بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، machen wir weiter in unserer Reihe 200 Fragen und Antworten zu Aqida. Wir sind bei der 20. Frage angekommen, wo es heißt: Was ist der Beweis des Koran und Sunna, dass das Wissen eine Bedienung ist? Also das Wissen vom Bezeugnis La ilaha illallah. Wir hatten in der 19. Frage 7 Bedienungen gezählt, die erfüllt werden müssen, dass La ilaha illallah bei einer Person korrekt ist. Und die erste Bedienung war das Wissen. Und er sagt jetzt hier, was ist das beste Beweis dafür, dass das Wissen eine Bedienung davon ist. Und er bringt hier zwei Verse und ein Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Im Koran heißt es, außer wer der Wahrheit entsprechend bezeugt. Das heißt, der Wahrheit entsprechend weiß, bezeugen ist immer mit Wissen beinhaltet. Das heißt, er weiß, was La ilaha illallah bedeutet und bezeugt dementsprechend. Und in dem anderen Vers, das er bringt, ist in Surah Az-Zukhruf, Vers 86, wo es heißt, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, also und sie wissen es. Und sie wissen es. Das heißt, sie kennen mit ihrem Herzen den Sinn von dem, was sie mit ihrer Zunge gesprochen haben. Sie wissen das, was sie sagen. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ein normaler Mensch, Menschenverstand, der weiß oder sollte wissen, das, was er spricht. Und hier geht es genauso. Also nicht, dass man einfach die La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt und man weiß gar nicht, was es bedeutet, was es heißt. Und wir haben ja kurz das angesprochen. Man kann darüber viel Details bringen. Ja, und das Wissen ist ja die Negation auf einer Seite und die Bestätigung auf der anderen Seite. Dass man sagt, La ilaha, dass es keinen Gott gibt, der anbetungswürdig ist, illallah, außer Allah. Und dass man diese Sache weiß, ja, und verinnerlicht im Herzen. Und dieses dann bezeugt und dann beweist mit Taten. Das ist ganz wichtig. Weil eine Sache wissen und eine Sache wissen sind zwei verschiedene Sachen. Weil wie oft kennen wir Leute, die sagen, ja, ich weiß, aber da kommt kein Beweis. Da kommt nicht der Beweis für ihr Wissen. Wenn jemand weiß, dann setzt er das in Tat und Wort in Tat um. Und das ist dann der Beweis für sein Wissen. Und das ist dann die korrekte Art und Weise. Und dann kommt er hier mit dem Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer stirbt und er weiß genau, so wurde es zumindest übersetzt, und er weiß, dass es keinen Gott gibt, außer Allah, wird ins Paradies eingehen. Der Hadith ist bei Sahih Muslim. Und das ist auch wieder ein Beweis dafür, sagt ja, wer weiß, also wer stirbt und er weiß es. Und wie gesagt, Wissen beinhaltet die Negation und die Bestätigung und gleichzeitig die Verankerung im Herzen und der Beweis mit den Taten. Der Beweis mit den Taten ist sehr, sehr wichtig. Das ist immer das Beispiel mit der Liebe. Wenn jemand sagt, ich liebe dich, dann reichen da die Worte nicht aus. Es muss Taten umgesetzt werden. Sogar vielen sind die Taten der Liebe besser, anstatt die Worte der Liebe. Aber trotzdem, wenn man beides vereint, ist es am vollständigsten. Und so ist es auch mit dem Islam. Ja, wenn man sagt, La ilaha illallah, dass man weiß, was es bedeutet, im Herzen es fühlt und dann in die Tat umsetzt, dann ist das inshallah korrekt. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.